Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also das wird heute eine sehr interessante Sendung. Also auf jeden Fall für mich, weil ich bin mal sehr gespannt, wie ich die Kurve kriege. Denn in dieser Sendung wird über eine Frage, die ganz banal klingt, eine außerordentlich interessante Konsequenz gezogen. Die Frage, um die es geht, ist, warum ist das Universum so kalt? Ja. Es ist ziemlich kalt. Die Frage ist, warum ist das so? Und welche Konsequenzen hat das? Eigentlich hätte ich schreiben müssen, so kalt. Es ist nämlich wirklich saumäßig kalt. Also, ja, wie misst man die Temperatur vom Universum? Man kann ja nun keinen Thermometer reinstecken. Nun, man misst es mit Hilfe von Strahlung. Die Strahlungstemperatur des Universums ist auch die Temperatur des Universums. Da gibt es die kosmische Hintergrundstrahlung, die ist ja damals mit entstanden sozusagen mit dem Urknall. Und die heutige Hintergrundstrahlungstemperatur sind 2,73 Kelvin. Also minus 271 Grad Celsius. Es ist richtig kalt da draußen. Erbärmlich kalt. Warum ist es so kalt? Könnte es auch in einem wärmeren Universum zum Beispiel einen Fragesteller wie mich geben, der dann erzählt, warum es dann so warm ist oder etwas wärmer ist? Könnten wir in einem anderen Universum leben, das wärmer ist zum Beispiel? Antwort ist, erstens, warum ist das Universum so kalt? Weil wir da sind. Könnte man, ich betone den Konjunktiv, könnte man sagen, es ist deswegen so kalt, weil es so alt ist. Und es musste so alt werden, vorher hätte es überhaupt keine Beobachter geben können. Sind Sie noch da? Beginnen wir ganz von vorne. Wir, Lebewesen hier auf diesem Planeten, wir sind ja Kohlenstoffeinheiten. Ne? Könnte man sagen. Wir sind im Wesentlichen Maschinen aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und noch ein paar Spurenelementen. Und das ist es. Woher kommen die schweren Elemente? Die schweren Elemente entstehen, nicht beim Urknall, sondern in Sternen. Der Urknall, also der Beginn dieses Universums, dieses expandierenden Universums, während diesem Urknall stand ja nur Wasserstoff und Helium. Die schweren Elemente, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor, Phosphor bis zum Eisen, entstehen in den Sternen, wenn die in Ruhe ihre Kerne verschmelzen. Und alle schweren Elemente entstehen dann, wenn Sterne explodieren. Jetzt wissen wir eines. Planeten um Sterne herum entstehen nur dann, wenn genügend schwere Elemente vorhanden sind. Also, aufgemerkt, es muss also schon mehrere Sterngenerationen die Zeit zur Verfügung stehen, damit die schwere Elemente erzeugen können in ihrem Innern und mit Hilfe ihrer Explosion, etliche von diesen Sternen explodieren ja, werden die schweren Elemente an das interstellare Medium zurückgegeben und auf diese Art und Weise nach Jahrmilliarden und nochmal ein paar nach Jahrmilliarden ist dann endlich die Häufigkeit an schweren Elementen in einer Gaswolke so hoch, dass endlich mal ein Planet entstehen kann. Vorher wäre es gar nicht möglich gewesen. Warum nicht? Weil es nicht genügend schwere Elemente gab. Haben wir dafür Beweise? Jawohl, wir haben. Man findet Planeten nur um Sterne herum, die eine Metallizität, wie wir Astronomen sagen, haben. Also eine Häufigkeit an schweren Elementen. Für einen Astronomen, habe ich Ihnen ja auch schon mal erklärt, sind ja alle schweren Elemente als Helium ein Metall. Chemielehrer müssen jetzt mal weg hier, es tut mir leid. Nicht? Für uns Astronomen ist alles ein Metall, was jenseits von Helium ist. Und diese Metallizität gibt an, wie viele schwere Elemente ein Stern hat. In seinem Spektrum zeigen sich nämlich die Elemente, aus denen der Stern zusammengebaut ist. Und nur in solchen Sternen, die also eine mindestens so hohe Metallizität haben wie die Sonne, gibt es Planeten. Ja. Woanders gibt es keine. Warum nicht? Ist klar. Also Gasplaneten mag es geben, ja, die nur aus Gas bestehen. Aber Planeten hier wie die Erde... Ja, also was Festes, einen festen Boden mit einer vernünftigen Atmosphäre drumherum und nicht 7-8 Millionen Atmosphären Druck, ja, sondern einen normalen Planeten, so wie Venus, Mars, Erde oder sowas, den gibt es nur, wenn man festen Boden hat und nicht nur Gas. Und dazu braucht man schwere Elemente. Tja, da haben wir es schon. Ein Universum wie unseres, das expandiert, was also auseinanderstrebt, und das wissen wir ja nun auch schon seit 80 Jahren, ne? Dieses Universum kühlt sich während der Expansion immer mehr und mehr ab. Das heißt, ich kann für jedes Alter eines Universums sagen, wie warm ist es. Wenn ich aber jetzt weiß, dass ich existiere als Kohlenstoffeinheit und ich außerdem weiß, dass meine Elemente in mehreren Sterngenerationen erbrütet werden mussten, damit es überhaupt mal zu einer Schaffung eines Planeten kommen konnte, auf dem vor 4,5 Milliarden Jahren sich irgendwelche Kohlenstoffmoleküle aufgemacht haben. Aus der toten, anorganischen Materie wurde ein Lebewesen, und das hat ja nun hier bei uns auch eine ganze Weile gebraucht, bis endlich mal Lebewesen entstanden sind, komplexere Lebewesen, dann ist klar, dass das Universum ein Mindestalter haben muss, bevor der erste Beobachter mit seinen Augen sagen kann, oh, das Universum ist aber schön. Und dieses Alter ist in der Tat etliche Milliarden Jahre. Das dauert nämlich, bis die ganzen Elemente verteilt sind in der Milchstraße, sodass dann in einer Ecke wenigstens mal einer. Ne? Vielleicht gibt es ja noch andere, aber hier bei uns ist es ja passiert. Das heißt, wir können aus unserer Existenz darauf schließen, dass das Universum ein gewisses Alter haben muss. Wenn es aber so alt ist, dann ist es auch kalt. Warum? Nur weil es während der ganzen Zeit expandierte. Deswegen, weil wir da sind, ist es auch nachts dunkel. Könnte, ich betone den Konjunktiv nochmal, könnte man sagen. Denn dadurch, dass das Universum so kalt ist, leuchtet es nachts ja nicht im sichtbaren Bereich, sondern nur im Infraroten. Und den sehen wir nicht. Deswegen ist es nachts dunkel. Das Universum expandiert, ja, ist kalt, deswegen ist es dunkel. Aber es gibt noch einen ganz anderen wichtigen Punkt für uns, weshalb das Universum dankenswerterweise so kalt ist. Und zwar, wenn man sich die Frage stellt, könnte das Universum nicht auch ein bisschen wärmer sein? Also könnten wir denn auf dem Planeten leben, wenn das Universum als Ganzes ein bisschen wärmer wäre? Klare Antwort, nein. Warum nicht? Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist jetzt eine größere Geschichte. Die wirkliche Energiequelle allen Seins auf unserem Planeten ist ja die Sonne. Die Sonne liefert in gewisser Weise hochspezifische Energie ab, ja? Ihre Oberflächentemperatur ist ungefähr 5800 Grad. Nicht? Diese Energie landet auf unserem Planeten und wird auf unserem Planeten für alles verwendet, was sich hier so abspielt. Da ist das Wetter, das allgemeinere Begriff ist das Klima, die Meeresbewegung und natürlich die biologischen Prozesse, die sich bei uns abspielen. Alles lebt von der Sonne. Das heißt, es gibt einen Temperaturunterschied offenbar zwischen der Sonne und unserem Planeten. Und dazwischen ist das kalte Universum. Was machen wir mit der Energie, die wir von der Sonne kriegen? Wir verarbeiten sie zu irgendwas, aber im Wesentlichen geben wir Infrarotstrahlung ans Universum zurück. Nicht? Wir erhalten ja unsere Körpertemperatur aufrecht. Es gibt alle möglichen biochemischen Prozesse. Also im Wesentlichen wird hochspezifische Energie aufgenommen, chemisch umgewandelt und als Infrarotstrahlung wird jede Menge Restenergie, die verbrauchte Restenergie sozusagen, wird wieder abgegeben. In gewisser Weise ist damit der Himmel, ist sowas wie der Abfalleimer unserer Infrarotenergie. Die geben wir einfach wieder zurück. Wir kriegen was und geben wieder ab. Merken Sie was? Da passiert was. Da fließt nämlich Energie und zwar von der Sonne zur Erde und von der Erde in den Weltraum. Was ist da passiert? Von was rede ich hier? Ich rede hier von einem ganz, ganz wichtigen Thema, das ist das sogenannte Nicht-Gleichgewichtssystem. Nur dann, wenn die Dinge nicht im Gleichgewicht sind, passiert was. Nur dann. Leben, so wie wir hier stehen, ne? Auch diejenigen, die hinter der Kamera sind, auch Sie natürlich, alle sind Nicht-Gleichgewichtssysteme und leben von dem Energiefluss von der Sonne auf die Erde, von der Erde ins Weltall. Wäre das Weltall zum Beispiel, nur als Beispiel, so warm wie die Sonne, hätte das Weltall also eine Temperatur von, insgesamt eine Temperatur von 5800 Grad, dann würde natürlich hier auf unserem Planeten, wären die Temperaturen mindestens genauso hoch. Ja? Das heißt, hier kann keiner leben bei 5800 Grad. Es muss also deutlich kühler sein als die Oberfläche eines Sterns. Abgesehen davon, dass natürlich die Sterne auch explodieren würden, wenn das Universum so heiß wäre. Aber das ist ja lange vorbei. Die Phasen haben wir ja längst hinter uns. Da war das Universum 100.000 Jahre alt, da hat es diese Temperaturen. Heutzutage ist es ja Gott sei Dank kühler. Mazel tov. Nun, machen wir das Universum, machen wir es 300 Grad. Ja, sowas. Das heißt, wir verringern einfach den Temperaturunterschied zwischen unserer Oberfläche auf der Erde und dem Universum. Ginge dann immer noch was? Könnten dann hier Lebewesen entstanden sein? Antwort ist nein. Denn der Unterschied in der Energie, ja, wie soll man sagen, im Energiezustand, muss groß genug sein, damit Energie fließen kann. Heute, wo das Universum so kalt ist, ist es für einen Planeten wie die Erde thermodynamisch überhaupt kein Problem, die Restenergie, die es hat, an das Universum zurückzugeben. Denn das Universum ist so kalt, dass es ein riesiges Wärmeaufnahmegerät. Wäre das Universum viel, viel wärmer, könnte die Erde zwar die Energie von der Sonne aufnehmen, hätte aber keine Möglichkeit, sie weiterzugeben. Das heißt, der Energiefluss wäre entweder unterbrochen oder sehr stark unterdrückt. Das heißt, an der Temperatur unseres Universums können wir fundamentale Eigenschaften ableiten darüber, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Deswegen sagte ich am Anfang der Sendung auch, ich bin mal gespannt, wie ich jetzt die Kurve kriege. Ich habe Ihnen ja jetzt erzählt, dass die Temperatur des Universums so sein muss, so niedrig, damit überhaupt Lebewesen entstehen können. Ja? Wegen den schweren Elementen, die in den Sternen erbrütet worden sind. Der nächste Punkt hat jetzt damit zu tun, wie eigentlich ein Planet seinen Wärmehaushalt reguliert. Ja? Dafür braucht er nämlich einen Abfalleimer. Dieser Abfalleimer muss das Weltall sein. Wo soll es sonst hin, die Wärme? Nicht? Also ein Stern wie die Sonne mit einer Oberflächentemperatur von 5800 Grad muss in einem richtigen Abstand stehen, damit der Energiefluss ständig fließen kann. Das reguliert im weitestgehenden Sinne unser Klima. Wenn die Erde nun diese Energie nicht abgeben könnte, dann würde dieser Planet sich mehr und mehr aufheizen. So einen Fall kennen wir. Und zwar die Venus. Ja. Gut, die Venus ist näher an der Sonne dran als die Erde, ist bekannt. Ja. Aber die Venus hat natürlich ein Riesenproblem für sich. Nicht deswegen, weil das Universum so kalt ist, oder das Universum vielleicht für die Venus zu warm wäre, sondern weil die Venus eine wahnsinnig dichte Atmosphäre hat, die keine Strahlung mehr durchlässt. Da kommt die Strahlung der Sonne zwar rein, aber sie kommt nicht mehr durch. Denn die dichte Venusatmosphäre hat also einen Druck von 90 Atmosphären, sehr, sehr dicht. Und so entsteht auf der Planetenoberfläche eine Temperatur von über 450 Grad. Das kann es also nicht sein. Ich will nur auf Folgendes raus. Wenn Sie jetzt demnächst mal abends wieder da stehen und diesen schwarzen Himmel sehen, die Sterne dazwischen und so weiter, dann denken Sie mal dran, dass die Dunkelheit der Nacht ein ganz wichtiges kosmologisches Ergebnis ist. Sie machen mit jeder Beobachtung, dass die Nacht dunkel ist, machen Sie eine kosmologische Erfahrung. Ein Universum, in dem ein Beobachter existiert, auf einem Planeten, der in der Lage ist, die Wärmeenergie, die er tagsüber von der Sonne aufnimmt, ans Universum zurückzugeben und dann nach 4,5 Milliarden Jahren sogar ein, ich will nicht sagen intelligentes Lebewesen, aber immerhin eines, was über seine Existenz reflektieren kann, entstehen ließ. Ja? Dieser Planet steht wirklich im Mittelpunkt des Geschehens. Damit will ich natürlich nichts gesagt haben darüber, dass wir jetzt also, wie soll ich sagen, die Krone der Schöpfung sind. Das ist nicht der Punkt. Aber wir können aus unserer eigenen Existenz ganz wichtige Eigenschaften des Universums ableiten. Und deswegen bleibe ich bei dem Satz, nicht zuletzt deswegen auch, weil man ihn sich gut merken kann. Das Universum, warum ist das Universum so kalt? Das Universum ist so kalt, weil wir da sind.